führen der Zeit voran. Was gestern aktuell für uns war, schon heute längst über, wenn ich es nicht wüsste. Was die Zeit uns bringt, werfen neugierige Blicke stets nach vorn. Und wenn dann die Zeit gekommen ist, merkt man erst recht, dass sie nicht auf zu heute lebt. Wann bekommt man schwer, was wir nicht wollen, ist längst da. Und was das alles schwerer macht, sind Gesetze und falsch gesetzte Rollen. Wow, vergiss mich nicht, ich hab es bestimmt auch so nicht gewollt. Doch was bringt es hier, die Zeit anzuklagen? Das ist die Antwort.